Vor 50 Jahren spaltete der Vietnamkrieg die US-Gesellschaft und ließ Veteranen als Mittäter in einem sinnlosen und unpopulären Krieg erscheinen. Seitdem ist ein konsensfähiger Patriotismus entstanden, der auf eine kulturelle Wende in der Haltung der Gesellschaft zu ihren Streitkräften hinweist. Doch immer noch fühlen sich viele Veteranen im Stich gelassen. I am an American soldier. I'm a warrior and a member of a team. I serve the people of the United States and live the Army values. I will always place this first. I will never accept defeat. I will never accept defeat. I will never quit. Well, welcome, sir, to Air Force Mortuary Affairs Operations at the Charles C. Carson Center for Mortuary Affairs. On behalf of Colonel Mary, we're happy to have you here today. Willkommen beim Leichenschauhaus der Luftwaffe. Unsere Mission hier kann in 6 Worten zusammengefasst werden: Fürsorge, Service und Hilfe, Würde, Ehre und Respekt. Care, Service and Support, Dignity, Honor and Respect. Course! Attention! Get on! Hot rate! 10 minutes. Danke, dass Sie dienen. Check equipment. Ein Besuch an der US-amerikanischen Heimatfront. Sound off, welcome in, check. Ein Feature von Daniel Zillbrecher. Get ready, go. Well, we are the Colonel David Hall Chapter. And our chapter is very active in doing things for military people. Wir sind die Colonel David Hall Ortsgruppe. Wir kümmern uns ganz besonders um Militärs. Female soldier wished who was in a war zone. Im letzten Jahr haben wir Pakete mit persönlichen Dingen an weibliche Soldaten in Kriegsgebieten geschickt. Wir bereiten einmal im Monat das Abendessen für die obdachlosen Veteranen im Heim der Tapferen. Wir bringen die Getränke mit, die Teller und das Besteck. We serve dinner to the homeless veterans that live there. So, one of my hobbies is knitting. Mein Hobby ist Stricken. Ich habe Mützen gestrickt für die Veteranen im Heim der Tapferen und für Soldaten, die im Krieg sind, und Socken für Weihnachtssocken für Soldaten. So, that may be sort ich mache bei allem mit, was mit Soldaten zu tun hat. Jane Starr und Nancy Barlow sind Töchter der amerikanischen Revolution, Ortsgruppe Lewis. Die Daughters of the American Revolution ist eine patriotische Frauenvereinigung, die amerikanische Traditionen und Tugenden pflegt. Vor 125 Jahren gegründet. Ihr Motto: Gott, Heimat, Vaterland. Die Damen haben mich zum Tee eingeladen. Würde es mir etwas ausmachen, der einzige Mann zu sein, wurde ich gefragt. Nein, es macht mir nichts aus. Die selbstgebackenen Kuchen und Plätzchen sind ausgezeichnet. Die Ortsgruppe hier im Hafenstädtchen Lewis, am äußersten Zipfel des Staates Delaware, im Nordosten der USA, hat 160 Mitglieder. Das Städtchen selbst, zu Beginn des 17. Jahrhunderts von niederländischen Kolonisten gegründet, hat weniger als 3000 Einwohner. Today, when I work at the USO, I'm seeing what to me are like kids. Wenn ich heute bei der USO, der United Service Organization, arbeite, sehe ich, dass Kinder in den Krieg geschickt werden. Für mich sind das Kinder. Vor einer Woche haben wir auf dem Luftwaffenstützpunkt Dover einen Transport verabschiedet. Es ist eigentlich traurig, dass diese Kids geschickt werden, denn du weißt ja, dass sie vielleicht nicht zurückkommen. Die Selbstmordrate im Militär ist hoch. Und diese Kids brauchen unsere Hilfe. Alle Frauen, die sich hier zum Teekränzchen in einem 300 Jahre alten Häuschen am Deich versammelt haben, sind weiß. Viele tragen deutsche Namen und erzählen stolz über ihre deutschen Vorfahren. Morgen, am Samstag, werde ich an der Ehrung der Vietnam-Veteranen teilnehmen, die von den Töchtern, den Daughters, wie sie sich selbst nennen, als Teil des nationalen Gedenkjahres ausgerichtet werden soll. Von 2015 bis 2017 nehmen wir an den nationalen Gedenkveranstaltungen teil und ehren Vietnam-Veteranen. Morgen werden wir 2 Veteranen ehren, die in Vietnam waren, und einen Veteranen, der auf einem Zerstörer im Atlantik gedient hat. And one that served on the Atlantic coast and other places in a destroyer. Fast alle Frauen hier haben Väter oder Ehemänner, die im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg oder in Vietnam gedient haben. Niemand der hier Versammelten hat allerdings einen Sohn, der Soldat ist oder war. Das ist kein Zufall. Die US-Streitkräfte sind seit 1973 Berufsarmee. Die 60.000 Freiwilligen, die jährlich für das 1,5 Millionen Soldaten starke US-Militär rekrutiert werden müssen, stammen ganz offensichtlich aus anderen sozialen Milieus. Home of the Brave was begun back in 1992 by 8 Vietnam Veterans. Das Heim der Tapferen wurde 1992 von 8 Vietnam-Veteranen gegründet, die in Kampfeinheiten gedient hatten. Sie wollten eine Bleibe für obdachlose Kameraden schaffen. Michelle Wheeler führt mich durch das Heim der Tapferen. We do house 15 veterans at any given time throughout the year in our male veteran program. Wir haben hier Platz für 15 Veteranen in unserem Programm für Männer. In unserem anderen Haus, in unserem Programm für weibliche Veteranen, haben wir zurzeit 8 Frauen und Kinder. Das Haus hier wird seit 1996 von uns genutzt, aber das Gebäude selbst stammt aus dem Jahre 1872. Seitdem wird es schrittweise renoviert und an das Veteranenprogramm angepasst. Ich habe lange nach dem Home of the Brave suchen müssen. Das Heim liegt ziemlich verlassen in einer flachen, sumpfigen Landschaft mit kleinen Bauernhöfen, weißen Getreidespeichern und vielen unbeschilderten Wegen, etwa 30 Kilometer nördlich der Hafenstadt Lewis. Das Heim steht am Ende eines Landweges, mitten im Nichts. Ein kleines, zweistöckiges Holzhaus mit Veranda, das dringend einen Anstrich nötig hätte. Später höre ich, dass die Veteranen das Haus ganz billig kaufen konnten, weil hier niemand wohnen wollte. Hier möchte ich nicht mit einem platten Reifen liegen bleiben, schon gar nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Wheeler führt mich durch die Aufenthaltsräume, das Esszimmer und die Küche, durch das bunte Durcheinander von gespendeten Möbeln und Geschirr, vorbei an einem halben Dutzend geschenkter Kühlschränke verschiedener Größen und Altersklassen. We at times have wonderful supporters who donate the non-perishable food products to our program. Wir haben wunderbare Förderer, die uns haltbare Lebensmittel spenden. Wir sind den Kirchen, den Veteranenverbänden und anderen Organisationen sehr dankbar, dass sie für uns Sachen kaufen. Selbst die Pfadfinder kommen mit selbstgemachten Plätzchen, um unsere großartigen Veteranen zu verwöhnen. Den Rest kaufen wir selbst, damit wir immer Essen zur Verfügung haben. We have food available here for them very readily. And that's nice to have a hot. Wenn Leute hier zum ersten Mal ankommen, möchten sie natürlich eine warme Mahlzeit bekommen, gerade wenn sie im Auto gewohnt haben oder auf einer Parkbank. Michelle Wheeler hat mir ein hektografiertes Informationsblatt mit einer Liste der Spender und Finanzquellen in die Hand gedrückt. Es enthält auch eine lange Liste der Dinge, für die noch Spender gesucht werden. Hier in einem der reichsten Bundesstaaten der USA. Rasiercreme, Shampoo, Klopapier, Zucker, Kaffee, Konserven mit Corned Beef oder Wiener Würstchen. Wie lange können Obdachlose hier bleiben, will ich wissen. Anywhere from 6 to 9 months up to a year or 2 years maximum. Zwischen 6 und 9 Monate, mit einem Maximum von 2 Jahren. Das hängt davon ab, wie schnell sie unser Rehabilitierungsprogramm durchlaufen. Anything in the way of Service Connect, Disability. Wir stellen die Kontakte her zum Sozialdienst, zum Arbeits- und Rentenamt. Wir bieten Therapie an, zum Beispiel für Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Wir haben hier Leute von Mitte 20 bis Anfang 80. And a lot of times if they've been out either living in a vehicle or without a home. Die Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen, reichen von Arbeitslosigkeit, Drogen bis zum posttraumatischen Stress. Weil sie isoliert waren, im Auto oder auf der Straße gelebt haben, konnten sie nicht die Menschen oder Stellen erreichen, die ihnen helfen können, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Vietnam or World War II. Wir haben hier Vietnam-Veteranen und Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Jüngsten waren beim Irakkrieg dabei. Auf der Liste der Unterstützer werden staatliche Stellen erst am Ende erwähnt. Unter anderem das Veteranenministerium, das mit einem Projekt der bezahlten Beschäftigungstherapie aufgeführt ist. Maximal 3 Bewohner erhalten jeweils 5 Monate lang den Minimallohn von $7.25 pro Stunde, um 12 Stunden in der Woche das Grundstück sauber zu halten. Und wie hält sich das Heim finanziell über Wasser? Private donations, foundation grants, you know, anything that we can find. Private Spenden, Stiftungsgelder, alles, was wir finden können. Jessica Feinen ist die Leiterin der Trägerstiftung des Heims. Veteran Service Organizations like the American Legion, Veteranenverbände wie die American Legion und Veterans of Foreign Wars, also Clubs, helfen uns. Wir erhalten auch einen winzigen Finanzierungsstrom über das Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Aber mit Ausnahme dieses Stromes sind wir ganz privat finanziert. Ich traf Jessica Feinen am Ende meines Besuchs im Heim. Sie war extra von einem Gespräch mit einem möglichen Spender aus der Landeshauptstadt Dover angereist. Wer über die Versorgung von Veteranen spricht, landet früher oder später beim Thema Veteranenministerium. Das Ministerium für Veteranenangelegenheiten in Washington, eine fast 100 Jahre alte Bundesbehörde, die 1988 zum Ministerium erhoben wurde, ist neben dem Verteidigungsministerium das Ministerium mit dem größten Etat im US-Haushalt. 2014 waren es 150 Milliarden Dollar. Von den 320.000 Mitarbeitern der Veterans Administration arbeiten 80% in Veteranenkrankenhäusern und Kliniken. Wer mindestens 2 Jahre gedient hat, im Dienst verwundet wurde, an einer dienstbezogenen Krankheit leidet oder eine Auszeichnung erhalten hat, wird zuerst behandelt. Die anderen müssen warten und mitbezahlen. 2014 kamen skandalöse Zahlen ans Licht. 40 Veteranen auf der Warteliste eines Hospitals in Arizona waren gestorben, während sie noch auf einen Arzttermin warteten. Für etwa 23 Millionen US-Amerikaner in diesem hochgerüsteten Land, das seit dem Zweiten Weltkrieg in Korea, Vietnam, Afghanistan und im Irak Kriege geführt hat und in zahlreiche andere Konflikte militärisch eingegriffen hat, ist die Behörde zuständig. Für ehemalige Angehörige der Streitkräfte, der Reserve, der Nationalgarden und der Küstenwache. Im Staat Delaware machen die Veteranen 10% der Bevölkerung aus, aber 33% der Obdachlosen. Wer gedient hat, hat ein doppelt so hohes Risiko, chronisch obdachlos zu werden, wie die Zivilbevölkerung. Typically you don't immediately come back from a war and become homeless. It takes a few years. Du kommst nicht aus dem Krieg zurück und wirst sofort obdachlos. Das dauert ein paar Jahre, bis du mit deinen Problemen in einen Teufelskreis gerätst. Zum Beispiel Verlust des Arbeitsplatzes, der Wohnung, Scheidung. In Zukunft werden wir mit noch mehr obdachlosen Veteranen zu tun haben, wegen der vielen Freiwilligen, die nach dem 11. September 2001 zum Militär gegangen sind. Wir werden viel mehr Obdachlosigkeit sehen. Und unter weiblichen Veteranen steigt sie noch schneller. Früher waren es 10%. Jetzt nimmt ihr Anteil langsam aber stetig zu. The challenges facing the country never stop. So neither does the U.S. Army. We train, adapt, and get smarter. Every soldier, every unit, every day. Zurück zu den Töchtern der Revolution. Wir sind im großen Saal im ersten Stock des Restaurants Irische Augen in Lewis. Wenn irische Augen lächeln, stehlen sie dein Herz, lautet das Lied, mit denen Soldaten in den Ersten Weltkrieg gezogen sind. Heute sind zum feierlichen Mittagessen und der Ehrung der Vietnam-Veteranen etwa 80 Töchter erschienen und 4 Söhne, darunter ich. An den Wänden US-amerikanische Fahnen. Auf jedem der großen runden Tische steht zur Feier des Tages eine 3-stöckige Sahnetorte in den Farben Rot-Weiß-Blau. Mit den roten Sternen der US-Flagge auf einer Haube von weißen Sahnerosetten. Um jedes Gedeck herum ein weiteres Sahnetörtchen mit US-Flagge, eine Broschüre des Verteidigungsministeriums zum Gedenkjahr, 2 Aufkleber mit dem Motto Dienstbereit, tapfer, opferbereit und eine Packung Papiertaschentücher. Die Papiertaschentücher sind in ein Sternenbanner aus Zellophan gehüllt. 3 Veteranen sollen heute geehrt werden, aber nur 2 sind erschienen. I'm Claudia Onken. I am the state regent of the state of Delaware for National Society Daughters of the American Revolution. Ich bin Claudia Onken, die Vorsitzende der Töchter der amerikanischen Revolution im Staat Delaware. Ich bin vor 30 Jahren Mitglied geworden. Damals war ich 25 und nicht besonders aktiv. Aber inzwischen ist mir deutlich geworden, dass wir uns erinnern müssen an die Männer, die gedient haben. Wenn wir es nicht tun, werden sie in Vergessenheit geraten. Then they will be forgotten in history. We have societies that go to assisted living. Unsere Mitglieder gehen in die Altersheime und veranstalten Partys für Veteranen. Wenn jemand im Ausland stationiert ist und wir hören, dass die Familie Hilfe braucht, werden wir sofort aktiv. So sagen wir Danke. So it's our way to say thank you. Warum wollen die Töchter der Revolution gerade Vietnam-Veteranen ehren? This is the 50th anniversary of the Vietnam War, and I was a child, but when those boys came home. Das ist der 50. Jahrestag des Vietnamkrieges. Ich war damals ein Kind. Die Männer wurden damals nicht so willkommen geheißen wie jene, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass ich immer Danke sagen muss und dass es nie zu spät ist, Danke zu sagen. Aber 50 Jahre, das ist doch ein bisschen spät. Ich habe hier die Urkunde für einen Veteranen, der heute nicht kommen wollte. Ich habe mich mit ihm zum Lunch verabredet, um Danke zu sagen. Ich beginne beinahe zu heulen. Die Leute sind damals so schlecht behandelt worden. Einer lag auf einer Trage und er wurde angespuckt. Deshalb ist es jetzt Zeit, Danke zu sagen. So, it is now time to say thank you. An honor and a pleasure to thank you for your service to our country. You're quite welcome. Geehrt wird jetzt der Marineoffizier AD Paul Kohler. It's a coin with a state seal, state of Delaware. So again, thank you for your service. Er erhält eine Medaille und eine Urkunde. It's an honor being honored here today. I thoroughly enjoyed my years in the Navy. It was quite an adventure, as they say, and the Navy is, that's what they do, it's an adventure. I graduated from high school in 1965, right at the height of the Vietnam War. Ich habe 1965 Abitur gemacht. Der Vietnamkrieg war auf seinem Höhepunkt. An meinem 19. Geburtstag wäre ich sofort eingezogen worden. Um nicht ins Heer eingezogen zu werden, um nicht in einem Reisfeld in Vietnam herumstolpern zu müssen, habe ich mich freiwillig zur Marine gemeldet. Ich habe dann 4 Jahre in der Marine gedient, auf Zerstörern, wo ich als Sonartechniker nach U-Booten gesucht habe. Die meisten Vietnam-Veteranen wollten damals nicht in Uniform auf der Straße erscheinen. Die Mehrheit der Amerikaner hätte uns sicherlich nicht für unseren Einsatz gedankt. Mein Vater war während des Vietnamkriegs in Okinawa und sprach nicht über seinen Dienst. Mein Onkel ist Kriegsgefangener gewesen und erzählte nichts darüber. War was not something that was generally talked about in the family. Meine Familie sprach nicht über den Krieg. Hat sich diese Haltung gegenüber dem Militär inzwischen verändert? I think it has. Ich denke schon. Ich denke, dass die Vietnam-Veteranen daran einen großen Anteil hatten. Wir sagten uns, das darf den Irak- und Afghanistan-Veteranen bei ihrer Rückkehr nicht passieren. Für uns sind die, die in den Krieg für unser Land ziehen, Helden, sagt Kohler, ungeachtet der Meinungen über Sinn oder Unsinn eines Krieges. Das ist zur Formel geworden, die allerorts als Lehre aus dem Vietnamkrieg gilt. Und das ist die Formel, mit der heute selbst die schärfsten Kritiker der Einsätze in Afghanistan und Irak ihre Solidarität mit den Soldaten zum Ausdruck bringen. Man unterscheidet zwischen politischer Entscheidung und Dienst in der Armee. Weißes. Can I help you? Just a cup of coffee, please. Coming right up. Oh, there's no charge. Thank you. Ein Werbespot von 2012 mit dem Titel Danke, dass Sie dienen. Ein Soldat betritt ein Lokal und bestellt einen Kaffee. Der Kaffee ist für dich gratis, sagt die Kellnerin. Ein älterer Mann am Tresen beobachtet die Szene. Während der Soldat seinen Kaffee trinkt, kommt ein anderer Gast auf ihn zu und dankt ihm für seinen Dienst am Vaterland. Und der Soldat dankt für ihre Unterstützung. Thank you for your service. Thank you for your support. Die Kamera zoomt nun auf den Arm des älteren Gastes am Tresen. Er hat ein Tattoo, das ihn als Veteranen des 11. Kavallerieregiments, des Black Horse Regiments, identifiziert, das 1968 am Zurückschlagen der Tet-Offensive in Vietnam teilgenommen hat. Beklommen beobachtet der Veteran die Dankesbekundungen. Er fühlt sich ausgeschlossen. Doch da taucht plötzlich der junge Soldat neben ihm auf und reicht ihm die Hand. Thank you for your service. Thank you for your support. Der Werbespot "Danke, dass Sie dienen" gehört in eine lange Reihe von Initiativen verschiedenster Art, die von Regierungsseite, von den US-Streitkräften und anderen Institutionen entfaltet wurden, um eine Wiederholung der Vietnam-Erfahrungen zu vermeiden. Schon die Johnson- und die Nixon-Administration lancierten noch während des Vietnamkriegs selbst Kampagnen mit dem Slogan "Support our troops", unterstütze unsere Truppen. Der Text tauchte auf Flaggen, an Schaufenstern, auf Stoßstangen und Aufklebern auf, als Werbung in Zeitungen und Zeitschriften. Nach Ende des Vietnamkriegs herrschte das Narrativ vor, dass die Öffentlichkeit die Truppen im Stich gelassen und die mangelnde Unterstützung direkt zur Niederlage beigetragen hatte. Die Befürworter des Krieges sahen die Ursachen für die Niederlage nicht in den Kriegszielen oder der Kriegsführung, sondern im Versagen der Heimatfront. Das sogenannte Vietnam-Syndrom, der Unwille der Öffentlichkeit, sich erneut auf militärische Abenteuer einzulassen, galt jahrzehntelang als Bremse für militärische Einsätze im Ausland. You all know that during the Vietnam War, the troops returned home during the course of the war individually. To offer you a long overdue welcome home to the United States of America after each of you. Willkommen zu Hause. Aufnahmen von einem lange überfälligen Empfang für Vietnam-Veteranen. Auf einem Armeestützpunkt im Bundesstaat Kentucky, aufgenommen im Sommer 2015. Die Erinnerung an den Vietnamkrieg bildete auch den Rahmen für die politische Argumentation nach dem 11. September 2001, den Krieg gegen den Terror und die medialen Einstimmungen auf die Kriege in Afghanistan und im Irak. Im Unterschied zur Vietnam-Ära war das Militär inzwischen auf Freiwillige angewiesen. Mit Beginn der Kampfhandlungen erklang dann auch sofort der Ruf nach Unterstützung der Truppen. Wer die Kriege, ihre politischen Ziele öffentlich kritisierte, setzte sich dem Vorwurf aus, die Soldaten im Stich zu lassen. Die Einsätze in Afghanistan und Irak wurden nicht mehr Kriege genannt, sondern Konflikte. Die freie Berichterstattung, die das Drama des Vietnamkriegs relativ ungefiltert weltweit in die Wohnzimmer gebracht hatte, wurde stark eingeschränkt. Eine weitere Lehre aus dem Vietnamkrieg bezog sich auch auf den Umgang mit den Toten. Die Familien werden eingeladen, um hier an der würdevollen Übergabe teilzunehmen. Für Angehörige von Gefallenen, die bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen sind, bezahlt die Regierung die Reise. Captain Carl Wiest vom Leichenschauhaus am Luftwaffenstützpunkt Dover. Hier sind wir jetzt in der Kommando- und Kommunikationszentrale. Es ist das eigentliche Nervenzentrum des Leichenschauhauses. Hier kommen die ersten Berichte herein, dass ein Soldat, ein Matrose, ein Flieger oder Marineinfanterist auf einem Kriegsschauplatz gefallen ist. Hier beginnt dann der Benachrichtigungsprozess. Die Familien der Gefallenen werden so schnell wie möglich informiert, dass ihr Angehöriger nach Dover geflogen wird und dass sie am Dignified Transfer, der würdevollen Übergabezeremonie, teilnehmen können, die hier auf dem Rollfeld des Flughafens abgehalten wird. Captain Carl Wiest und ich stehen in einem großen grauen Industriegebäude. Es liegt direkt am Rollfeld und ist die größte Anlage dieser Art in den USA. Hier kommen seit 1952 im Ausland getötete oder, wie es hier selbstverständlich heißt, gefallene Mitglieder der US-Streitkräfte an. Hier werden sie identifiziert und die Überreste dann für die Bestattung und die sogenannte würdevolle Übergabe an die Angehörigen hergerichtet. Im Eingangsbereich plätschert eine große Fontäne, umgeben von einer langen Wand aus Sandstein. Sie trägt die Namen aller Kriege, Konflikte und militärischen Einsätze, deren Opfer hier für die Bestattung vorbereitet wurden. Es sind etwa 50. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die USA praktisch ununterbrochen irgendwo in der Welt militärisch im Einsatz. Die Einheit hat mehr als 100 Offiziere und Soldaten. Mein Besuch hat Monate an Vorbereitungen gekostet. Das Leichenschauhaus Dover bildet eine äußerst empfindliche Schnittstelle zwischen Kriegs- und Heimatfront, zwischen Streitkräften und Angehörigen, zwischen der verborgenen Welt des Militärs, den Medien und der Öffentlichkeit. Mich empfängt eine Gruppe von 5 Offizieren, darunter der stellvertretende Kommandeur, Oberstleutnant Chip Hollinger. Okay, on behalf of Colonel Dan Mary, the commander of Air Force Mortuary Affairs Operations, I want to welcome you and thank you for taking interest. Ich begrüße Sie im Namen unseres Kommandeurs, Oberst Daniel Mary, und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit und Mühe nehmen, um unsere Mission hier näher kennenzulernen. Unsere Einheit ist global zuständig für alle militärischen Bestattungsangelegenheiten, sowohl für heutige Todesfälle wie für die vergangener Konflikte. Wir halten Teams für globale Einsätze bereit zur Unterstützung von Kampfeinsätzen überall in der Welt und in Europa. Wir erfüllen damit die heilige Pflicht der Nation, um den Gefallenen Würde, Ehre und Respekt zu erweisen und den Angehörigen Fürsorge, Hilfe und Beistand zu gewähren. Von Captain Wiest will ich später wissen, wie viele Familien von der Möglichkeit, an der Übergabe ihres toten Angehörigen hier teilzunehmen, Gebrauch machen. Right now it's around 85-90% of the families. Im Moment sind es 85-90%, die ihre Angehörigen hier begrüßen wollen. Für uns ist es großartig, diese Familien hier zu haben. Es ist eine Ehre, diesen Familien der Gefallenen Fürsorge, Hilfe und Beistand zu geben. Sie haben es mehr als verdient. Dazu sind wir hier im Bestattungswesen der Luftwaffe da. In der Kommandozentrale sitzen 2 Diensthabende vor einem halben Dutzend Bildschirmen. Unter anderem laufen hier die Nachrichtensender CNN und Fox News. Von Nachrichtensendern hören wir oft zuerst, ob es irgendwo Tote gegeben hat, erzählt mir Reist. Die ausländischen Teams der Einheit, unter anderem im Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz, werden dann sofort in Einsatzbereitschaft versetzt. Die Leiche muss in Dover zuerst vom forensischen Team untersucht und identifiziert werden. Alles geht hier sehr schnell. Im nächsten Raum hängt an einer Kleiderstange eine neue Uniform für einen Marineinfanteristen bereit, der gestern bei einer Befreiungsaktion von Geiseln an der irakisch-syrischen Grenze ums Leben gekommen ist. Diese Vorbereitungen finden hier bereits statt, bevor die Leiche im Nahen Osten überhaupt in ein Flugzeug geladen wurde. Was Sie hier sehen, ist unsere Fahnenbügelanlage. Wenn die Transportkisten hier in Dover ankommen, sind sie bereits von einer Fahne bedeckt. Aber wir wollen sie hier mit einer frisch gewaschenen und gebügelten Fahne ersetzen, damit alles so perfekt aussieht wie möglich. Damit die Familie, die da draußen auf dem Rollfeld steht, eine tadellose amerikanische Flagge zu sehen bekommt, wenn ihr Angehöriger aus dem Flugzeug getragen wird. Es ist diese Flagge, die Ihnen am Schluss im Namen einer dankbaren Nation als Erinnerung bleiben wird für das, was Ihr Angehöriger für das Land getan hat. Zwischen der tödlichen Wirklichkeit des Krieges in Irak oder Afghanistan und der Zeremonie, die hier vorbereitet und abgehalten wird, liegen Welten. Vieles in dieser Einheit dreht sich deshalb um das Aussehen, die äußerliche Erscheinung von Toten. Viele kommen hier schwer verstümmelt oder verkohlt an. Und es geht um das Ansehen des Militärs, das sich hier gegenüber den schockierten und trauernden Angehörigen tadellos und perfekt präsentieren will. Die Einheit muss sich oft genug stellvertretend für andere gegenüber wütenden Familienmitgliedern verteidigen. Denn manche machen das Militär für den Tod ihres Angehörigen verantwortlich. Tadellos ist das Schlüsselwort, ebenso für die Haltung, die sich das Leichenschauhaus-Team geben will, als auch für das Ritual auf dem Rollfeld. Tadellos ist das Wort, das Captain Wiest ständig gebraucht. Eine fast magische Beschwörung von Symbolen und Ritualen, die den Angehörigen wie dem Militär den Tod eines Soldaten akzeptabel machen sollen. Well, I'm Trevor Dean. I am the Chief of the Entitlements Branch here at Air Force Mortuary Affairs Operations. Ich bin Trevor Dean, Leiter der Sozialleistungsabteilung des Bestattungswesens. Meine Abteilung stellt den Kontakt mit den Angehörigen her. Wir tun das so schnell wie möglich nach der ersten Benachrichtigung, geben dann Auskunft über die Möglichkeiten hier und stellen den Angehörigen einige Fragen, unter anderem, ob sie herkommen wollen. Die meisten Familien, wird mir gesagt, wollen die Ankunft der Transportkiste hier in Dover miterleben. Trevor Deans Abteilung sorgt dafür, dass alles tadellos organisiert wird. An den Flughäfen unterwegs stehen Freiwillige bereit, um die Familien zu begrüßen. Zu diesen Freiwilligen gehören auch die Töchter der amerikanischen Revolution. 2009, als die Verlustrate in Afghanistan sich als Folge der Truppenaufstockungen zu verdoppeln begann, forderte das Militär zum ersten Mal die Angehörigen auf, auch ihre Kinder mit nach Dover zu nehmen, bis hin zu den Kleinsten. Ist damit die emotionale Belastung aller Beteiligten nicht noch größer geworden, frage ich? It's very tough. One of the things that we did is Es ist sehr, sehr schwer. Ein ehemaliger Luftwaffenoberbefehlshaber sah, dass wir nicht die nötigen Voraussetzungen dafür hatten und half uns, ein Zentrum für die Familien der Gefallenen zu bauen. Wir brauchten zum Beispiel eine Kinderkrippe. Familien kamen mit kleinen Kindern, aber wollten sie nicht mit aufs Rollfeld nehmen. Wir haben dann die Wände mit Schultafelfarbe gestrichen, damit die Kinder Kreide benutzen konnten. Die Wände wurden dann zu einem Ort, an dem die Familien ihr Lebewohl sagen. Die Zeremonie auf dem Rollfeld beginnt mit der Ankunft des Transportflugzeugs. Wenn die Ladeklappe heruntergelassen ist, marschieren 6 Soldaten der Truppengattung des Toten die Rampe hinauf, salutieren und sprechen ein kurzes Gebet. Dann heben sie die Kiste auf ihre Schultern und tragen sie zu einem Lieferwagen, der ein paar Dutzend Meter entfernt auf dem Rollfeld steht. Der Wagen transportiert die Kiste dann ins Leichenschauhaus zur forensischen Untersuchung. Die Angehörigen stehen auf dem Rollfeld dabei. Die würdevolle Übergabe ist vor allem eine symbolische Handlung. Die Leichen sind noch nicht hergerichtet und nicht präsentabel. Ich frage Dean, ob die Familien überhaupt eine Möglichkeit haben, mit dem Toten allein zu sein. No, they don't. There is no private time because there are other functions that have to take place afterwards. Wir müssen danach erst andere Maßnahmen durchführen. Aber sie haben dann Zeit für sich selbst im Zentrum für die Familien der Gefallenen in den Meditationsräumen. Wir haben hier Seelsorger, die sich um sie kümmern. Wenn die Angehörigen dann nach Hause fahren, nehmen sie ihren Toten nicht mit. Das geschieht erst einige Tage später. Auf diese Weise haben sie Zeit, das Begräbnis vorzubereiten und sich selbst auf die Ankunft ihres Angehörigen. Das Jahr 2009 brachte neben der Mitnahme von Kindern auch andere politische und organisatorische Veränderungen. Barack Obama war Präsident geworden. Zu Beginn des Irakkriegs 2003 hatten noch 70% der US-Bürger den Krieg unterstützt. Beim Amtsantritt Obamas 2009 hatten sich die Verhältnisse umgekehrt. 70% waren jetzt dagegen. Obama wollte den Krieg so schnell wie möglich beenden und die Truppen nach Hause bringen. Eine der wichtigsten Veränderungen betraf die Medienpolitik. Am 5. April 2009 wurden zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren die Medien auf dem Stützpunkt in Dover zugelassen. Fotografen und Fernsehteams machten Aufnahmen von der Ankunft eines Sarges. Die Einschränkungen für die Medien nach dem Ende des Vietnamkrieges hatten von Anfang an in der Kritik gestanden. Die Realität der Kriege, ihre menschlichen Kosten, seien auf diese Weise heruntergespielt worden, meinten die Kritiker. Aber auch jetzt haben Medien nur beschränkt Zugang zur sogenannten würdevollen Übergabe. Die Begründung lautet jetzt Schutz der Privatsphäre. When they arrive, the medical examiners have custody. They do the identification, they go through identification process. Nach ihrer Ankunft kommen sie zuerst zur forensischen Untersuchung, wo die Identität und die Todesursache festgestellt werden. Dann bekommen wir sie zur Präparierung. Eine der schwierigsten Aufgaben, die in dieser nach außen hin so unpersönlich und industriell wirkenden Anlage bewältigt werden müssen, ist die des Bestattungsmeisters. In den USA ist die Aufbahrung in einem offenen Sarg üblich. Bei toten Militärs kommen noch andere Aspekte der öffentlichen Präsentation hinzu. Die Aufbahrung in voller Uniform, mit allen Insignien und Medaillen und die Gegenwart der US-Flagge. Symbole der Aufopferung für das Vaterland, die dem Tod Sinn geben soll. Wir führen dann die notwendigen kosmetischen Korrekturen und Rekonstruktionen aus. Wir haben verschiedene Methoden dafür. Haben wir es mit Überresten zu tun, die sich zur öffentlichen Aufbahrung eignen, dann kleiden und sargen wir sie ein. Wenn der Kopf sich nicht reparieren lässt, benutzen wir den sogenannten Kopfumschlag und kleiden den Rest in Uniform, damit die Familien Trost finden können. Sie können dann anfassen und fühlen. Für die schlimmsten Fälle benutzen wir den vollen Körperumschlag, wenn die Überreste verkohlt oder nicht mehr zu reparieren sind. Wir lagern dann die Überreste auf ein Bett von Watte, packen sie in Plastik ein, wickeln sie in ein sauberes weißes Tuch und eine Decke und ziehen dann die Uniform so darüber, dass es aussieht, als ob sie wirklich getragen wird. Kann die Uniform Angehörigen Trost für ihren Verlust bieten? Die Mehrheit entscheidet sich für Uniform, wahrscheinlich 90%. Aber manchmal sind die Familien wütend auf das Militär. Manchmal haben sie ein Lieblings-T-Shirt. Oder der Angehörige war Surfer oder spielte Rugby und soll dann so eine Uniform tragen. Die Familien haben die Freiheit, die Kleidung auszuwählen, die sie wollen. Before there could be a nation, there had to be people willing to fight for it, to take on the world's greatest challenges, whatever they might be. All right, my name is Dave Skosik. I am a Vietnam veteran. I graduated from high school at age 17, joined the Air Force. Ich heiße David Skosik und bin Vietnam-Veteran. Mit 17 bin ich zur Luftwaffe gegangen. Mit 17 weißt du noch nicht, was du willst. Ich hatte kein Auto und langweilte mich. Also habe ich mich freiwillig nach Vietnam gemeldet. Das war Anfang 1968. Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich ins Ausland geschickt werde, fragte sie mich, wohin? Ich sagte, Da Nang. Gott sei Dank, antwortete sie. Ich dachte schon Vietnam. Ich treffe David Skosik zum Frühstück im Hollywood Diner, einem Schnellrestaurant in Dover. Er wurde 1968 auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Da Nang in Vietnam als Frachtspezialist stationiert und musste unter Beschuss auf dem Rollfeld arbeiten. Nach 8 Monaten kam er zum ersten Mal wieder auf Heimaturlaub. Er verlängerte seinen Einsatz, um Geld für ein Auto zu sparen. But the night I returned, this hellhole, just then, that's when we get hit with a very big rocket attack. Am Tag meiner Rückkehr in dieses Dreckloch kamen wir unter schwerem Raketenbeschuss. Flugzeuge auf dem Rollfeld und Baracken wurden zerstört. Ich dachte, ich habe einen Fehler gemacht. Da Nang wurde auch Rocket City genannt. Wir lagen in einem Tal und bekamen viel ab. Die Marineinfanterie schützte die Umgebung, aber kam nicht gerne in den Stützpunkt selbst. Hier waren sie den Raketen ausgesetzt. Skosik blieb 11 Jahre in der Luftwaffe und ließ sich zum Fluglotsen ausbilden. Nach seinem Ausscheiden schloss er sich den Vietnam Veterans of America an, einer Veteranenorganisation, die 1978 entstand und die sich von anderen Veteranengruppen durch ihr Engagement für soziale und gesundheitliche Fragen unterschied. Ihre Devise: Wir sorgen dafür, dass zukünftige Generationen von Veteranen es besser haben werden. Die Gründung der Vietnam Veterans of America hatte großen Einfluss auf das Image von Veteranen überhaupt und half, die Frustrationen der Vietnam-Veteranen zu mildern. Eines unserer Anliegen war Agent Orange und die Folgen des Einsatzes dieser Chemikalien. Die gesundheitlichen Schäden waren beträchtlich. Ich gehöre zu den Geschädigten. Jahrzehntelang mussten wir vor Gerichten kämpfen, weil die Regierung und die Chemiekonzerne die Probleme nicht anerkennen wollten. Skosik engagierte sich schließlich auch für die Anliegen der Veteranen der Kriege in Afghanistan und im Irak. Fast 2/3 aller Veteranen dieser Kriege finden, dass sie nicht die nötige Hilfe bei der beruflichen Eingliederung und bei Gesundheitsproblemen erhalten. Von 50.000 Afghanistan- und Irak-Veteranen, die bis Ende 2014 einen Arzt der Veterans Administration aufgesucht haben, litten 75% unter posttraumatischem Stress, 67% unter Depressionen. 35% hatten Schwierigkeiten, überhaupt irgendeine Hilfe zu finden. Bei Veteranen mit körperlichen Verletzungen betrug dieser Anteil sogar 40%. Psychische Probleme spielen jetzt eine so große Rolle, weil die relativ kleinere Anzahl von Soldaten zu viel größerer Belastung für den Einzelnen führt. Berufssoldaten werden jetzt 2, 3, 4 Mal für jeweils ein Jahr nach Afghanistan oder in den Irak geschickt. Ich bin Präsident der Delaware Veteranenkoalition. Paul Davies und ich haben sie 2011 gegründet, damit unsere Stimme bei den Abgeordneten in unserem Parlament stärker zur Geltung kommt. Wir sehen viel zu oft, dass Wohlfühlgesetze verabschiedet werden. Besondere Autokennzeichen für Veteranen oder Tage, an denen Veteranen gedankt wird. Wir finden, dass es wichtigere Themen gibt. Die Delaware Veterans Coalition schlug dem Bundesstaatsparlament die Gründung einer Stiftung vor, um die Lücken in der immer noch schlechten Versorgung von Veteranen zu schließen. Verabschiedet ein Gesetz, sagten wir, um diese Stiftung zu gründen. Aber die Regierung sagte, wir haben kein Geld. In Delaware gibt es noch viele andere Probleme. Das stimmte. Wir haben uns dann entschlossen, das Geld für die Stiftung selbst durch Spenden aufzubringen. Daraufhin wurde das Stiftungsgesetz verabschiedet und vom Gouverneur unterzeichnet. Skosik verweist auf einen ironischen Widerspruch. Die Vietnam-GIs, die unfreiwillig dienten, wurden für Misserfolge und Übergriffe gegenüber der vietnamesischen Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht. Während die heutigen Soldaten, die freiwillig dienen, von jeder Kritik ausgenommen seien. In der Vietnam-Ära kannte jeder Bürger jemanden, der in Vietnam diente oder hätte dienen müssen. Und die Militärs waren relativ gleichmäßig über alle Teile des Landes und alle sozialen Schichten verteilt. Heute hat der Durchschnittsamerikaner viel weniger Kontakt mit Veteranen. Berufssoldaten stammen heute mehrheitlich aus dem Süden und Westen der USA, aus ländlichen, oft armen Gegenden. Der Krieger wird hochgeschätzt, weil jemand die schmutzige Arbeit machen muss. Deshalb wird der Krieger heute auf ein Podest gestellt. Dort gehört er übrigens auch hin. Das Ressentiment, das die heutigen Veteranen empfinden, ist: Wir werden nicht so behandelt, wie wir es verdienen. Wir verstehen zum Beispiel heute posttraumatische Belastungsstörungen und andere psychologische Verwundungen viel besser. Das Veteranenministerium schafft es einfach nicht, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Der heutige Veteran möchte gerne starke Streitkräfte sehen, aber unter der Voraussetzung, dass Soldaten gut versorgt werden. Das ist seit Jahren auch mein Ziel. Der Krieger verkörpert schon fast nostalgisch die militärischen Tugenden einer Nation, die inzwischen viel stärker durch die negativen Erfahrungen militärischer Interventionen geprägt ist. Nach der Flutwelle des Patriotismus, die von den Anschlägen des 11. September 2001 ausgelöst wurde und die der Bush-Regierung die Möglichkeit neuer Interventionen eröffnete, ist inzwischen die Skepsis gegenüber militärischen Mitteln zurückgekehrt. So the US Army masters not only tactics and strategy, but also physics and chemistry. We make battle plans and create breakthroughs in medicine, science, and engineering. Our next mission could be anything, so we prepare for everything. Es sah so aus, als ob die USA am Ende des Kalten Krieges als einzige Supermacht übrig geblieben war. Das ließ den Einsatz des Militärs in Zukunft aussichtsreich erscheinen, für die verschiedensten Situationen und Regionen. Zudem schien der Einsatz relativ billig. Das waren zwei Schlüsse, die den Einsatz militärischer Mittel aufwerteten. Auf eine Weise, die in den 70er und 80er Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Die Historikerin Melanie McAllister, Leiterin der Abteilung für amerikanische Geschichte an der George Washington Universität in Washington. Ich fragte sie nach der Haltung gegenüber dem Militär nach den Anschlägen von 2001, in der der Slogan "Unterstütze unsere Truppen" zum ersten Mal wieder auftauchte. There was a self-conscious Das Militär zu loben war eine ganz bewusste Haltung, sowohl bei denen, die den Krieg unterstützten, wie bei denen, die dagegen waren. Die einen ließen die bekannten Stoßstangenaufkleber "Support our troops" sehen, die anderen Aufkleber mit dem Text "Unterstütze unsere Truppen, indem du sie nach Hause bringst". Niemand konnte umhin, sich äußerst positiv gegenüber dem Militär auszudrücken. Welchen Einfluss hatte die Tatsache, dass das US-Militär inzwischen eine Berufsarmee war? Die Dienstpflicht wurde abgeschafft, weil die militärische Führung und der Kongress sich der Nachteile bewusst waren. Mit der Dienstpflicht werden zu viele Bürger in die Fragen von Politik und Krieg mit einbezogen. Bürger, die diese Politik vielleicht nicht unterstützen. Kriege werden dadurch möglicherweise schneller problematisiert. Die Entscheidung, zur Berufsarmee überzugehen, war auch eine Entscheidung, um bestimmte Bevölkerungsgruppen vom Militär fernzuhalten. Es war klar, dass die Teilnahme von wohlhabenderen und besser ausgebildeten Schichten weniger wahrscheinlich war. Es ging also auch darum, die demografische Zusammensetzung des Militärs zu verändern. Die Gruppen, die sich heute für militärische Berufe entscheiden, sind ökonomisch schwächer, wollen zum Beispiel Geld für die Ausbildung verdienen oder Ordnung in ihr Leben bringen. Auch die regionale Verteilung ist anders. In den Südstaaten ist es viel normaler, nach der Schule ins Militär zu gehen. Es gibt dort eine stärkere Familientradition, Berufssoldat zu werden. In der Berufsarmee sind afroamerikanische und lateinamerikanische Bevölkerungsgruppen stärker repräsentiert und die Unterschicht. Eine Folge ist, dass das Interesse für das Thema Militär stärker an den Rand gedrängt wurde. McAllister befasst sich unter anderem mit der Darstellung des Militärs und militärischer Einsätze in den US-Massenmedien. Ich fragte sie, welchen Eindruck die Heimatfront von den Kriegen in Afghanistan und Irak bekommt, von der Fernsehcouch aus. In den ersten Jahren wurden keine Särge gezeigt. Während des Vietnamkriegs wurden Särge gefilmt. Aber während der Irak- und Afghanistan-Kriege wurde das lange vermieden. Das Militär blieb so unsichtbar wie möglich. Gleichzeitig aber wurde es hoch geehrt. Ich hatte Students at GW who are military veterans. Ich hatte einige Studenten, die Irak- und Afghanistan-Veteranen waren und auf Basis des Wiedereingliederungsgesetzes hier gratis studieren durften. Diese Veteranen hatten eine viel kritischere Einstellung gegenüber den Kriegen als die Öffentlichkeit allgemein. Das war in der Zeit, in der die Öffentlichkeit noch nicht so kritisch war, wie sie im Laufe der Jahre dann geworden ist. But they know, they were there, they saw how hard it was to figure out what your military aims were, and they saw civilians being killed, and they saw. Diese Studenten haben vor Ort alles Mögliche mitgemacht. Sie haben gesehen, wie wenig realistisch die Kriegsziele waren, wie Zivilisten getötet wurden und natürlich ihre eigenen Kameraden. Sie waren viel kritischer als die anderen Studenten, die sich geradezu bemühten, mit den Veteranen respektvoll umzugehen und nichts Negatives zu sagen. Das war eine interessante Dynamik. Wie wird der Soldat, der Kämpfer, heute in Kinofilmen dargestellt, im Vergleich zu den Filmen der Vietnam-Ära? The image of the warrior is really complicated. Das Image des Kämpfers ist komplex. In den Filmen werden Soldaten nicht gefeiert, so wie das in den Vietnam-Filmen der Fall war. Wir sehen Soldaten, die darunter leiden, dass sie bestimmte Dinge tun müssen. Aber sie tun es trotzdem. Das kann als Kritik des Krieges gelten, aber es kann auch das Gegenteil sein, eine Immunisierung gegen Kritik. A inoculation against critique. McAllister erzählt von einem Studenten, der traumatisiert aus dem Krieg zurückgekommen ist. We watched this movie Delta Force from the 1980s with Chuck Norris. Wir haben uns den Film Delta Force mit Chuck Norris angesehen. Das ist ganz der Typus Teflon-Krieger, dem nichts etwas anhaben kann. And it was very like I don't want to see it again. It was bad enough what it did to me the first time. Der Student sagte, dieser Film hat mich dazu gebracht, mich freiwillig zum Militär zu melden. Den Film will ich nicht mehr sehen. Und dann erzählte er, dass viele 19-Jährige einfach nur herumballern wollen. Sie ziehen in den Krieg, weil es cool ist. Sie haben keine Ahnung, worauf sie sich einlassen. In den Augen von McAllister kommt die Stimmung an der Heimatfront gar nicht so sehr in mehr oder weniger realistischen Kriegsfilmen zum Ausdruck, sondern in anderen Genres. I thought about the rapid rise in the popularity of zombie movies and 5 or 6 television shows that have zombies in some form, movies, novels, it's everywhere. I mean, it was vampires in the 90s, but now it's zombies. Mir fiel die plötzliche Popularität von Zombie-Filmen, Zombie-Fernsehserien und Zombie-Büchern auf. Zombies sind plötzlich überall. Sie symbolisieren eine Bedrohung, die ungreifbar ist, eine Bedrohung, die zunimmt. Zombies sind eigentlich schwach und dumm. Ich habe mir den Film The Strain angesehen, in dem es um die Eroberung New Yorks durch Zombies geht. Jeder in diesem Film tut nichts anderes, als ständig Zombies umzubringen. Zombie-freundliche Figuren kommen nicht vor. Ich sah in dem Film eine Kritik am Militarismus. Der Film sagt eigentlich, selbst angesichts wirklicher Gefahr kann man über das Ziel hinausschießen. Wir können zu einer militarisierten Gesellschaft werden, die das Gefühl für die Menschlichkeit anderer verliert. Of the US war, of the war on terror, ich denke, dass das Zombie-Genre auf unerwartete Weise eine Kritik am Krieg gegen den Terror vermittelt und an anderen politischen Entwicklungen. Die Faszination für Zombies, die zur gleichen Zeit beginnt wie der Krieg gegen den Terror, gibt das Gefühl wieder, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist, dass überall um uns herum Zombies sind und wir neue Wege finden müssen, um mit ihnen fertig zu werden. Some notion of a war that can't be won, that's everywhere, and we have to figure out how to handle it. When it's your job to protect the world's greatest nation, it's your responsibility to solve the world's greatest challenges. This is why we search for the best and brightest, why we train for every eventuality, on land and water, in the air, space, and even cyberspace. Danke, dass Sie dienen. Ein Besuch an der US-amerikanischen Heimatfront. Ein Feature von Daniel Zillbrecher. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2016. Es sprachen Thomas Huber, Daniel Berger, Sigrid Burgholder, Glenn Golz, Judith Jakob, Volker Niederfahrenhorst und Svenja Wasser. Ton und Technik Michael Morawitz und Jens Müller. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Karin Beindorf.